Hallo Freunde, der 18. und letzte Video ist angekommen. Und liebe Zeit, wenn jeder Video im Schnitt 15 Minuten ist, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, weiß nicht so ganz genau, aber 15 Videos, das heißt 4 in einer Stunde, das heißt 8 in 2 Stunden, das heißt 16 in 4 Stunden, da habt ihr jetzt Stoff zum Knappern und zum Kauen und in die Praxis umzusetzen, anzuwenden, damit wir Personen sind, die in völlige Vergebung wandeln, die sich niemand mehr beleidigen lassen, die keine Bitterkeit im Herzen haben und die einen Blankscheck der Vergebung unterschrieben haben. Ich vergebe so, wie Christus mir auch vergeben hat. Meine lieben Freunde, sollte doch aller unser Herzensanliegen sein, in dieser finsteren Zeit, in dieser dunklen Welt, eine Armee Gottes hervorzubringen, die unbeleidigbar ist, die sich nie verbittern lässt von nichts und niemand und die immer und schnell und sofort vom ganzen Herzen vergibt, so wie Christus vergeben hat. Nicht wie es der Psychologe sagt, nicht wie es die Welt sagt, nicht wie es der Therapeut sagt, nicht wie es der Seelsorger sagt, sondern ganz genau so, wie Christus auch es getan hat, wie er uns vergeben hat. Der nächste Punkt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Beleidigt sein oder Anstoß zu nehmen, macht noch etwas ganz anderes, was sehr schlimm ist. Sehr, sehr gefährlich. Es stoppt. Ja, ich sage mal es. Es stoppt die Kraft des Wortes Gottes. Es macht ja noch viel mehr beleidigt sein. Aber ich habe mir halt die wichtigsten Dinge mal rausgenommen. Wenn du über eine oder wenn du von einer Person beleidigt bist oder dich hast beleidigen lassen, dann siehst du ja auch diese Person in einem ganz anderen Licht. Weißt du, wenn ich mich beleidigen lasse von einer Person, jede neutrale Handlung dieser Person wird dann für mich eine negative Handlung. Das ist ja das Beleidigtsein, das gibt ja einen riesen Filter über mein Herz. Und so sind auch viele Ehen kaputt gegangen. Die ließen sich beleidigen von den anderen und jetzt bin ich so beleidigt, dass die andere Person, egal was sie sagt, es ist ja schon für mich eine sehr eine persönliche beleidigende Sache, es ist eine anstößige Sache, neutralen Sachen werden zu negativen Sachen, dann beurteilen wir noch die Motive des Herzens der anderen, also beleidigt sein ergibt gar keinen Sinn für mich. Aber schauen wir uns mal diesen Abschnitt an hier, von einem meiner Lieblingsgleichnisse. Wir kennen es als das Gleichnis des Sämanns. Ich nenne es nicht das Gleichnis des Sämanns, denn ich denke, das ist die falsche Bezeichnung. Jesus hat ja diesem Gleichnis nicht diesen Titel gegeben. Das haben ja dann die Bibelübersetzer hineingeschrieben. Für mich, der Titel wäre viel gerechtfertigter, das Gleichnis des Zustandes des Herzens. Denn der Same ist ja immer der gleiche, das Wort Gottes. Der Sämann ist egal, wer das Wort Gottes aussieht. Aber der Zustand des Herzens macht es aus, ob Frucht kommt oder nicht. Und das sehen wir in Markus Kapitel 4, Vers 16 bis 17. 4, Vers 16 plus 17. Schau mal, was die Bibel hier sagt. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und hier ist dasselbe griechische Wort, wo Jesus gesagt hat, Anlässe zur Sünde müssen kommen oder Ärgernisse müssen kommen oder Anstöße müssen kommen oder Beleidigung müssen kommen, all dasselbe griechische Wort. Das heißt, Jesus hat klipp und klar gesagt, wo Leute beleidigt sind, wo sie Anstoß nehmen, dann ist das Wort Gottes, das verliert die Kraft. Stell dir mal vor, wenn Gott spricht und sein Wort schöpferische Kraft hat, sein Wort so stark ist, dass es schaffen kann, kann es dazu kommen, dass es in deinem Leben gar nichts kann. Nichts. Diese Person, wo hier beschrieben wird, die Anstoß genommen hat, die sich beleidigen hat lassen im Herzen, Denn die Bibel sagt uns klipp und klar in Matthäus Kapitel 13, wo es um den Sämann geht, und hier in Markus im Kapitel 4, da sagt die Bibel klipp und klar, der Ackerboden ist der Herz, das Herz, der Herzenszustand. Also wo Leute im Herzen beleidigt sind, hat das Wort Gottes keine Kraft mehr. Es bringt keine Frucht. Ich frage mich immer wieder, wie viele Menschen, die haben das Wort Gottes gehört, die haben das Wort Gottes aufgenommen, wie viele Menschen, die haben diesen kräftigen, starken, mächtigen Samen, der schaffen kann, der heilen kann, der freisetzen kann, der alles verändern kann. Sie selbst haben diesem Samen die Kraft genommen, weil sie sich im Herzen hatten beleidigen lassen. Hör mir zu. Hör auf, den anderen die Schuld zu geben, wenn du beleidigt bist. Niemand kann jemanden beleidigen, der sich nicht beleidigen lässt. Niemand. Absolut niemand. Und jetzt möchte ich damit ändern. Wie können wir ein Leben leben, dass wir sicher gehen, dass wir uns letztendlich nicht von Beleidigungen kaputt machen? Dass letztendlich wir absolut über dem stehen, dass wir beleidigt werden können. Okay? Und hier gebe ich euch ein paar einfach praktische Schlüssel, die ich für mich auch angewendet habe und die ich für mich anwende, die einfach mir helfen, ganz einfach in der Praxis und im Alltag damit gut umzugehen. Erstens, bitte Gott. Ach, ich kann ja schon wieder jetzt hören, wie die ganzen Nachrichten jetzt kommen. Der Rainer, der sagt ständig, wir sollen Gott um nichts mehr bitten. Und jetzt sagt er, bitte Gott, der widerspricht sich doch. Ach, mein Freund, lass dich doch nicht von mir beleidigen. Das tut dir gar nicht gut. Hör zu. Ich habe nie gesagt, dass wir Gott um nichts bitten sollen. Soweit ich mich erinnern kann. Das habe ich nur dann gesagt, wenn es aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang genommen wird. Was ich gesagt habe ist, wir sollen Gott um nichts bitten, was er uns bereits durch das vollbrachte Werk des Kreuzes gegeben hat. Wir sollen lernen, im nehmenden Glauben, im besitzergreifenden Glauben zu leben und aufhören, Gott ständig um alles Mögliche zu bitten, wenn er uns doch schon alles durch Christus Jesus gegeben hat. Das ist klar. Die Bibel sagt aber auch, dass wir sehr wohl dieses Verlangen ausdrücken sollen. Und das Bitten auch, möchte ich auch hier in diesem Zusammenhang nicht verstanden wissen, als etwas, wovon wir Gott überzeugen sollen. Gott braucht von nichts mehr überzeugt werden. Wenn ich hier sage, bitte Gott, vielleicht sollte ich es besser ausdrücken, um einigen von euch zu helfen, drücke dein Verlangen Gott gegenüber aus. Oder gib Gott Erlaubnis. Warum? Wenn ich zum Beispiel sage zum Herrn, Herr, ich wünsche, ich sehne mich, ich möchte es, ich will unbedingt, dass du jeden Winkel meines Herzens beleuchtest und mir zeigst, ob irgendwo Beleidigung drinsteht, dann sehe ich mich nicht als jemand, der Gott anfleht, bettelt, überzeugen zu versuchen, weil Gott nicht bereit ist, was zu tun. Sondern ich kooperiere mit Gott. Warum ist das so wichtig? Weil Gott nicht ein Gott ist, der sagt, ob du was sehen willst oder nicht, ich zeig's dir. Ich werde einfach mit meinem Heiligen Geist reinscheinen in dein Herz und ich werde dir deine ganzen Beleidigungen aufzeigen. Wenn du dich entschlossen hast, dass du mit Beleidigungen leben willst, dich nicht abwenden willst, dich nicht davonkommen willst, dann wird Gott dich in deinen Beleidigungen leben lassen. Gott micromanagt unser Leben nicht, Gott verwaltet unser Leben nicht, Gott zwingt uns zu nichts. Er hat uns die Freiheit gegeben, aber er hat uns nicht die Berechtigung gegeben, viele Dinge zu tun. Die Freiheit aber schon. Also bitte Gott, mach es zu einem tiefen Schrei deines Herzens. Oh mein Herr, sollte in meinem Herzen versteckte Beleidigung sein, dann bitte, bitte, bitte, bitte. Ich will das unbedingt sehen. Zweitens, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung. Meine lieben Freunde, als ich ähnlich erkannt habe, wie das Herz funktioniert und was los ist im Herzen, da kann ich mich selbst nie mehr wieder als Opfer sehen. Ich bin kein Opfer von meiner Vergangenheit, ich bin kein Opfer von meines Missbrauchs, ich bin kein Opfer von, was mir Brasilianer angetan haben, ich bin kein Opfer von den Leuten, die mich, was weiß ich, was alles gemacht haben. Ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer mehr. Egal, was du mir alles antust, wenn ich in meinem Herzen beleidigt bin, weißt du, wer schuld ist? Ich, nicht du. Die Leute haben sich in Nazareth beleidigen lassen von Jesus, der sie ja gar nicht beleidigt hat. Solange wir nicht aufhören, in dieser Opferrolle drin zu sitzen und sagen, der hat mich beleidigt, der hat, dann werden wir nicht rauskommen aus den Beleidigungen. Und letztendlich sitzen wir da drinnen und letztendlich sitzen wir dann in dieser Falle. Wir geben immer den anderen Schuld, der uns beleidigt hat, und dann versinken wir in diesem Beleidigungschaos. Unser Herz ist ganz kaputt. Wir hören Gott nicht mehr richtig. Wir sehen die Umstände nicht mehr richtig. Wir schätzen die Lage nicht mehr richtig ein. Wie viele Menschen, das war für mich eine schockierende Sache. Ich habe mein Herz so verschlossen gegen diese Sache. Aber so verschlossen. Wie viele Christen haben sich beleidigen lassen in der Pandemie von Regierungen, von Regeln und Vorschriften, die uns auferlegt wurden? Was gingen da für E-Mails durch die Welt? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meine Lieblingstaste am Computer. Die habe ich ständig gedrückt. Löschen, löschen, löschen. Jede dieser E-Mails, das kam, ich las keines. Alle gelöscht. Auch wenn sie von einem meiner guten Freunde kamen. Auch geistliche Kinder hatten mir diese Sachen geschickt. Löschen, ohne sie zu lesen. Und Leute haben mich beschuldigt. Ich bin einer, der die Vogel-Strauß-Politik betreibt, einer, der die Sachen ignoriert, die Regierungen manipulieren uns, die kontrollieren uns, die haben da klare, böse Pläne. Hör zu, was interessiert mich, was böse Menschen für böse Pläne schmieden? Ich weiß, dass ein guter Gott einen guten Plan für mich geschmiedet hat. Und eins weiß ich, wenn ich mein Herz beleidigen lasse, dann, und ich nicht die Verantwortung übernehme, wenn ich mein Herz beleidigen lasse, dann werden diese bösen Leute, die böse Pläne geschmiedet haben, die werden auch mich zum Stolpern bringen. Nein, danke. Lieber erfülle ich alles, was Gott für mich auf dieser Welt hat, weil ich mein Herz beachte, weil ich immer und schnell vergebe und weil ich mich nicht beleidigen lasse. Und ich habe persönlich eine ganze Anzahl von christlichen Freunden, die haben sich so beleidigen lassen von Brüdern, von Pastoren, von Regierungsbeamten, von Vorschriften. Und ich habe zu denen gesagt, hört doch endlich auf damit. Wie lange wollt ihr noch euer Herz öffnen für diese Beleidigungen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da habe ich sogar enge Freunde gehabt, Leute, die mir sehr nahe stehen, wo ich gesagt habe, hör zu, ich komme bei dir nicht mehr bei der Tür hinein, wenn du nicht aufhörst zuzureden. Ich habe Leute, die mir nahe stehen, blockiert. Damals hatte ich noch WhatsApp. Ich habe sie am WhatsApp blockiert. Ich habe gesagt, bitte schick mir diese Dinge nicht. Respektiert das, akzeptiert das. Die taten es nicht. Ich habe gesagt, hör auf damit, sonst blockiere ich dich. Blockiert. Ich wurde in Gruppen hineingesetzt, wo ständig solche Sachen verbreitet wurden. Ich bin ausgestiegen, bevor ich einsteigen konnte, bevor sie mich hinein... Kaum haben sie mich hineingegeben, bin ich schon ausgestiegen. Warum? Und Leute haben immer wieder gedacht, ich mache das, ja, einfach weil ich nicht Mut habe, mich zu positionieren. Hör zu, ich habe Mut, mich zu positionieren. Weißt du, was eines der schönsten Geschenke wäre, die der Herr mir geben könnte? Wenn ich jetzt den Märtyrertod sterben dürfte. Ich habe dir versprochen, nur zwei Tattoos, eines hier und eines hier. Wenn ich noch ein Tattoo mir stechen würde, dann wäre es mein Lieblingsvers, der seit mehr als 20 Jahren mein absoluter Lieblingsvers ist. Philipper 1,21. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Panik vor dem Tod. Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wenn ich bei Jesus für immer und ewig sein kann. Ich habe nicht Angst gehabt, mich für irgendwas zu positionieren. Weißt du, wovor ich Angst gehabt habe? Mein Herz zu öffnen, dass es beleidigt wird. Das ist die große Gefahr. Und wenn du ein beleidigtes Herz hast, ist niemand schuld, außer du. Und wenn du nicht Verantwortung übernimmst dafür, dass du dich hast beleidigen lassen, dann weiß ich nicht, ob du den Plan Gottes wirklich erfüllen kannst. Ich kann es nicht, das hat der Herr mir gesagt. Der dritte Punkt und der letzte Punkt, der abschließende Punkt, es leitet dich zur Sünde. Und das ist mein letzter Punkt in dieser Serie. Wenn die Bibel spricht von Beleidigung, wenn die Bibel spricht von diesen Ärgernissen, die kommen müssen, dann ist eines der griechischen Worte ist eine Falle, die dir gestellt wird, damit du sündigst. Wenn wir beleidigt sind, wenn wir uns beleidigen lassen, dann sind wir in die Falle hineingetappt, die uns letztendlich in die Sünde hineinführen wird. Und dann denken wir uns, wie konnte ich so etwas tun? Wie viele Menschen waren schockiert, wenn sie gesehen haben, dass Männer Gottes, Frauen Gottes, großartige Christen plötzlich gesündigt haben und alles durch die eigene Sünde zerstört haben. Und dann gehst du zurück und schaust du mal näher in ihr Leben und dann siehst du oft, ich sage das nicht immer, aber oft siehst du dann, sie haben sich irgendwo, irgendwann von irgendjemandem beleidigen lassen und diese Beleidigung im Herzen erlaubt und nicht Verantwortung übernommen, haben gelebt damit und dann ging die Falle zu. Die schnappte zu. Die brachte sie dann dahin, dass sie gesündigt haben. Mein lieber Freund, wir haben es geschafft. Eine Serie mit 18 Teilen über Vergebung. Danke, dass ihr dabei war. Es war ein Vorrecht, eine Ehre, euch so hier zu dienen. Tschüss und bis bald. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.